Der Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 28. August einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur folgende Antworten auf seine Fragen in Bezug darauf, dass die USA der TVRK wiederum die Menschenrechtsfrage vorwarfen. Am 26. August ließ der Sprecher des Weißen Hauses auf einer Pressekonferenz mit Hilfe der falschen und erfundenen Angaben absurde Äußerungen fallen, dass er Besorgnis um die Menschenrechtslage der TVRK hege. Seine Verleumdung der TVRK ist nicht weiter als ein krampfhafter Versuch dazu, in Angst vor der raschen Entwicklung der Atomangriffsfähigkeit der TVRK weiterhin die listige Menschenrechtskampagne zu führen und dadurch die misslungene feindselige Politik gegenüber der TVRK zu verhüllen. Die USA, der schlimmste Menschenrechtsverletzer der Welt, der die Existenzrechte des koreanischen Volkes am schwersten bedroht, reden von der Sorge um die Menschenrechtslage der anderen, was unerhört ist und den Höhepunkt der amerikanischen Frechheit bedeutet. Es ist lächerlich, dass in den USA, dem Ödeland der Menschenrechte, wo die Welt erschreckende extreme Menschenrechtsverletzungen schalten und walten, die Stimme zur Kritik an der Menschenrechtsfrage der anderen klingt. Je mehr die USA unter dem Aushängeschild der Menschenrechtsfrage ihre Absicht zum Umsturz unserer Gesellschaftsordnung offenbaren, desto mehr werden wir als Antwort die selbstschützende nukleare Abschreckung allseitig verstärken.